glaube ich, online genau. kommt. Genau, es gibt 4 Impulsvorträge jetzt, 12 Lightning Talks. Das ist eine Menge Stoff, eine Menge Material, das wir durchbringen müssen. Die Impulsvorträge haben eine kurze Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Also bitte geniert euch nicht, eine Frage zu stellen, weil wir eine knappe Zeit haben. Also es sind 20 Minuten und 5 Minuten Fragen oder 15 Minuten und 5 Minuten einfach darauf vorbereitet sein. Und dann starten wir jetzt mit der Julia Bankert von DATEV. DATEV lernt von Unlearning bis Veränderungsoptimismus. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Und ich habe schon gesehen, ihr habt auch die Winkelkatze. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für mich. DATEV lernt von Unlearn bis Veränderungsoptimismus. Veränderung war schon immer Teil unserer Arbeit und unseres Lebens. Und ihr kennt sicher alle den Spruch, nichts ist so beständig wie der Wandel. Der stammt übrigens von Heraklit von 500 vor Christus. Also kann man sich schon die Frage stellen, was macht die Veränderung heute so besonders oder so anders oder ist sie überhaupt anders? Und wir haben es gerade schon gehört, unsere Arbeitswelt unterliegt einem radikalen Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Wir haben eine exponentielle Dynamik des technologischen Fortschritts. Die Digitalisierung und die Automatisierung und die Vernetzung von Daten verändern Arbeitsfelder und auch Märkte in einer unheimlichen Tiefe und Geschwindigkeit. VUCA begleitet uns schon seit den späten 80er Jahren. Hinter dem Akronym stehen die Herausforderungen, denen wir uns in der zunehmend digitalisierten Welt stellen müssen. Flüchtigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, das sind die Rahmenbedingungen, unter denen Unternehmen sich und ihre Mitarbeitenden in eine erfolgreiche Zukunft führen müssen. Aber auch VUCA allein passt oder reicht heute nicht mehr wirklich. Denn zusätzlich zu den technologischen Herausforderungen erleben wir eine globale Pandemie, Kriege und Klimakatastrophen. Eine neue Variante oder Möglichkeit, sich der aktuellen Situation zu nähern, gibt Bani. Dass die aktuelle Situation als brüchig, ängstlich, nicht linear und unbegreiflich beschreibt. Und es ist essentiell, dass wir uns als Unternehmen und als Individuen diesen Herausforderungen stellen und eben nicht nur darauf reagieren. Und dabei werden Lernen und Lernbereitschaft zu Schlüsselkompetenzen auf individueller und organisatorischer Ebene. VUCA und Bani werden Thema von Strategie, Organisationsentwicklung, Führung, Kultur, Lernkultur. Die Frage ist schon lange nicht mehr, ob oder wie wir dem Wandel begegnen, sondern wie wir das genau in den Organisationen tun. Die Erkenntnis ist häufig da und trotzdem fällt es gerade großen Organisationen schwer, sich zu verändern. Und warum das so ist, liegt eigentlich auf der Hand. Es gibt gewachsene Strukturen, es ist klar, welches Verhalten in der Organisation belohnt wird und man orientiert sich an vermeintlichen Erfahrungswerten, also wie viel Veränderung habe ich in der Vergangenheit erlebt, und daraus leitet man häufig fälschlicherweise ab, wie die Zukunft sein wird. Wir denken als Menschen linear. Und man muss auch eines noch sagen, an vielen Stellen in Unternehmen läuft es einfach auch noch gut. Ich bin der festen Überzeugung, sich nicht zu verändern, ist keine Option. Auch und gerade nicht für große Unternehmen. Denn Stillstand führt mit großer Wahrscheinlichkeit mittel- oder langfristig dazu, dass ein Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Bei DATEV haben wir uns bereits vor ein paar Jahren auf den Weg gemacht und uns massiv verändert, weil wir die Notwendigkeit und den Bedarf für uns erkannt haben. Und bevor ich euch gleich einen Einblick in unseren Change und unsere Lernreise gebe, möchte ich ein paar wenige Key Facts zu DATEV sagen. Wir sind Softwarehaus und IT-Dienstleister für Mitglieder des steuerberatenden Berufsstands, Wirtschaftsprüfung und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und natürlich auch für deren Mandantinnen und Mandanten, mittelständische Unternehmen, Kommunen, Vereine und auch Institutionen. Wir sind eine Genossenschaft mit rund 40.000 Mitgliedern und rund 500.000 Kundinnen und Kunden. Wir haben 26 Niederlassungen in Deutschland und sind in 7 Ländern in Europa vertreten. Und wir haben inzwischen 8.400 Mitarbeitende. DATEV als Organisation ist 56 Jahre alt. 56 Jahre, in denen es die verschiedensten Technologiewechsel und technischen Veränderungen gegeben hat. Und wir waren und sind immer erfolgreich. Ist also eigentlich alles gut. Warum haben wir uns 2018 dazu entschieden, uns zu verändern? Zum einen Themen wie Digitalisierung und Automatisierung. Die haben unsere Welt in kürzester Zeit grundlegend verändert. Ihr kennt das alle, ohne das Smartphone geht nichts mehr. Wir kommunizieren, bestellen, überweisen Rechnungen, hören Musik, schauen Filme und arbeiten auch damit. Und die Erfahrungen, die wir im Privaten machen, erwarten wir auch im Beruflichen. Wir wollen von überall aus in Echtzeit auf unsere Daten und auf die Daten unserer Kundinnen und Kunden zugreifen können. Und daraus ergeben sich natürlich veränderte Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden und Marktanforderungen, die wir bedienen müssen. Also auch unsere Kundinnen und Kunden erwarten intuitiv bedienbare Software, ebenso wie man es aus dem privaten Umfeld kennt. Dazu kommen rechtliche Rahmenbedingungen, die sich unglaublich schnell verändern. Und unsere Mitglieder erwarten natürlich zu Recht, dass wir das einfach auch schnell in Software umsetzen. Und zusätzlich hat sich der Wettbewerb grundlegend verändert. Früher kannte man über Jahrzehnte die direkten Wettbewerber in der Branche und heute kommen zum Teil völlig neue, auch branchenfremde Wettbewerber oder auch Startups dazu, die bisherige Geschäftsmodelle disruptiv gefährden. Und dieses too big to fail, wie man es früher so schön gesagt hat, das gibt es schlicht nicht mehr. Ja, und dann waren natürlich auch damals schon Themen wie New Work, also neue Anforderungen an Arbeit, Zusammenarbeit und Arbeitsbedingungen. Unser damaliges Transformationsprojekt Fit für die Zukunft ist 2018 gestartet und Ende 2019 haben wir mit der Umsetzung der neuen Ablauf- und Aufbauorganisation begonnen. Und wichtig war bei unserer Transformation, dass wir eben nicht in der Aufbauorganisation und in Organigrammen gedacht haben, sondern in Funktionsbausteinen. Also welche Funktion haben wir, welche brauchen wir? Und das Ganze mit einem Fokus auf unsere Wertschöpfung für unsere Mitglieder und Kundinnen und Kunden. Und im Ergebnis wurden Abläufe neu gestaltet, crossfunktionale Teams geschaffen, neue Funktionen etabliert, Führung neu gedacht und Entscheidungswege deutlich verschlankt und beschleunigt. Und auch wenn es mich jetzt natürlich reizt, mehr über unsere Transformation und die Veränderungen in der Organisation und Prozessen zu sprechen, möchte ich jetzt auf das Thema Lernen in der Transformation eingehen, denn es spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Veränderung. In der VUCA und vor allem auch in der Barney-Welt ist es wichtig, das Thema Lernen neu zu denken. Das heißt, Lernen muss sogar fast neu gelernt werden. Also nicht dieses Lästige aus der Schule, wie man das kennt. Es darf auch Spaß machen und es geht um meine eigene Entwicklung, die ich selbst in der Hand habe. Und es braucht Toleranz für verschiedene Lernwege und Verantwortung für den eigenen Lernprozess. Und das ist gerade in Organisationen sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Führungskräfte eine Herausforderung. Und eine wesentliche Grundlage ist ein neues Verständnis von Lernen im Unternehmen und eine Lernkultur, die dieses Verständnis fördert und vor allem auch unterstützt. Viele von euch kennen es vermutlich aus eigenen Organisationen. In der klassischen Vorstellung lernt man grundsätzlich erstmal auf Vorrat. Also alle Mitarbeiter durchlaufen zum Beispiel nach und nach immer das gleiche Seminar. Oft ohne zu wissen, wann oder ob überhaupt sie die erlernten Skills im beruflichen Alltag einsetzen können. Also das Wissen, das vermittelt wird, soll oder wird meist in vorgegebenen Curricula definiert. Ein Transfer in die Praxis findet ungeplant statt, manchmal sogar auch überhaupt nicht. Die Lernprozesse sind in einem ganz hohen Maß fremdgesteuert. Und ein informelles Lernen, wenn es das überhaupt gibt, ist in der Regel nicht in der Lernkonzeption mit eingebunden. Einzellernen ist weit verbreitet und sowas wie Lernpartnerschaften oder Gruppen entstehen meist nur zufällig. Aber völlig neue Geschäftsmodelle, die im Zug der Digitalisierung immer häufiger entstehen und auch veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, haben tiefgreifende Konsequenzen für die Aufgaben und damit auch für die Anforderungen an die Mitarbeitenden. Und mit diesen dynamischen Veränderungen können einfach bisherige Bildungskonzeptionen mit diesem Prinzip des Vorratslernens nicht mehr mithalten. Was brauchen wir stattdessen? Der oder die Mitarbeiter hat aktuell ein Problem oder einen Bedarf, der zeitnah gedeckt werden sollte. Nicht in 6 Monaten, nicht in einem Jahr, dann braucht man diese Fähigkeiten vielleicht auch nicht mehr. Lernen und Arbeiten dürfen nicht mehr entkoppelt betrachtet werden. Das Lernen wird Bestandteil der Arbeit. Die Mitarbeitenden warten also nicht mehr, bis das passende Seminar vor der Tür steht, sondern beschaffen sich das Wissen selbstgesteuert genau dann, wenn sie es brauchen. Lernen und Lernbereitschaft werden zu Schlüsselkompetenzen auf individueller und organisatorischer Ebene. Und die Fähigkeit, jedes und jeder Einzelnen selbstständig und bedarfsorientiert zu lernen, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und wenn wir von mehr Eigenverantwortung sprechen, spreche ich auch von neuen Formaten, die eben nicht notwendigerweise von einer Weiterbildungsabteilung ins Leben gerufen werden, sondern von innen heraus aus dem Kreis der Mitarbeitenden entstehen. Und ich möchte an der Stelle gerne das Beispiel unserer COPCAT nennen. Sie ist aus meiner Sicht ein sehr schönes Beispiel, wenn es um die Weiterentwicklung unserer Kultur und auch unserer Lernkultur geht. Die Community of Practice, Change and Transition. Wir mögen Abkürzungen sehr, sehr gerne. Anfang November 2019, also mitten in unserer Transformation, haben sich selbst organisiert, Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Bereichen und Verantwortungsebenen zusammengetan, um über das Thema Change bei DATEV zu sprechen. Es ging darum, bestehende Initiativen zu verzahnen, Menschen vor allem mit Ideen einen neuen Raum und Sichtbarkeit zu geben, Wissen im Haus zu verteilen, einen bereichsübergreifenden Austausch zu starten und auch einzelne Experimente dort zu starten. Und was wir relativ schnell gemerkt haben, unsere Organisation ist unglaublich komplex und dynamisch. Und deshalb lassen sich auch Veränderungsvorhaben einfach nicht mehr linear denken, sondern es ist wichtig, dass wir die in kürzeren Zeitintervallen iterativ überdenken, reflektieren und auch neu planen. Heißt, wir haben also ausprobiert, haben jeweils reflektiert, beobachtet, dazugelernt und wenn nötig, und das war häufiger nötig, auch nachjustiert. Und wir haben gelernt, dass insbesondere gerade in gewachsenen Organisationen es vor allem auch darum geht, über Jahre hinweg erlernte Denk- und Handlungsmuster ganz gezielt zu verlernen. Wenn wir lernen, ergänzen wir das, was wir bereits wissen, um neue Fähigkeiten oder Kenntnisse. Wenn wir verlernen, verändern wir ganz bewusst unsere Sichtweise. Und unsere Fähigkeit zum Verlernen ist die Voraussetzung für unsere Anpassungsfähigkeit. Denn wir können im 21. Jahrhundert keine Organisationen leiten und voranbringen, wenn wir uns nur auf die Prinzipien des letzten Jahrhunderts verlassen. Oder, drück's mal anders aus, es geht um das Loslassen alter Denkmuster, Glaubenssätze und Gewohnheiten, um Raum für neue Ideen zu schaffen, die in der heutigen Welt unter den heutigen Rahmenbedingungen besser oder hilfreicher sind. Wir haben festgestellt, dass Lernen und Verlernen am besten im Dialog miteinander funktionieren. Dialog zu den Themen, die uns gerade bewegen und der Dialog darüber, was jeder und jede Einzelne dazu beitragen kann, um unsere Ziele zu erreichen. Der Gedanke war, wir wollen effizient relevante Informationen teilen und den Erfahrungsaustausch fördern. Also Mitarbeitende, Mitglieder, externe Beraterinnen, Trainer von Anfang an und vor allem auch kontinuierlich in unseren Veränderungsprozess mit einbeziehen und dadurch auch ein Verständnis für die Themen schaffen, die uns beschäftigen und auch diesen unterschiedlichen Reifegrad aufzeigen. Und das ist gelungen mit engagierten Mitarbeitenden, mit vielen einladungsbasierten Formaten, wie beispielsweise der COPCAT, aber auch den Digicamps, Co-Creation-Camps oder auch Open-Space-Formaten, Daniel Messick ist vorhin schon genannt worden, haben wir praktisch auf die DATEV angepasst. Und vor allem mit viel Durchhaltevermögen. Denn es war nicht unumstritten. Also es gab natürlich auch Meinungen wie, arbeiten die Leute noch was? Sind die nur noch auf Camps unterwegs? Das sind doch immer nur die gleichen. Macht es überhaupt Sinn? Leute sollen lieber arbeiten. Und ja, wir haben bei diesen Veranstaltungen ganz bewusst viel Raum gelassen für Autonomie und Selbststeuerung und für unterschiedliche kreative Prozesse. Und in einer gewachsenen Organisation wie unserer hilft gleichzeitig auch ein Rahmen mit einem gewissen Grad an Steuerung. Und während ich der festen Überzeugung bin, dass uns die ordentliche Portion an Autonomie und Selbststeuerung sehr, sehr gut getan hat und immer noch gut tut, haben wir in einem nächsten Schritt für unsere Plattformen organisationalen Lernens, wie wir sie nennen, ein gewisses Alignment verprobt. Also neben der selbstgesteuerten operativen Umsetzung den strategischen Ansatz ergänzt. Am Anfang war das Motto der Formate, die, die da sind, sind die richtigen. Und das ist auch gut so, denn hier haben wir natürlich langfristig wirksame und wertvolle Erfahrungen zum Thema Selbststeuerung und Selbstverantwortung gesammelt. Mit dem strategischen Alignment haben wir zusätzlich und gleichzeitig auch die entsprechenden Verantwortlichen mehr mit einbezogen, um zum Beispiel gemeinsam zu überlegen, welche Themen ins Open Space sollen, also an welchen Themen gezielt für einen bestimmten Zeitraum zum Nutzen des gesamten Unternehmens gearbeitet werden soll. Damit eben nicht hinterher ein Fachbereich die Ergebnisse einfach, ich nenne es mal, wegwischt, so sinngemäß, wir sind doch die Fachleute und nicht die, die sich darum gekümmert hat. Sondern es ging genau darum, Menschen, die sich freiwillig für Themen engagieren, dass diese Menschen gerade auch von den Fachbereichen als Chance gesehen werden und deren Know-how auch wirklich genutzt wird. Und so haben wir es erreicht, dass noch mehr Kräfte diesen Prozess aktiv mitgestaltet haben. Und da kommt letztendlich wieder diese Schleife, die wir gerade vorhin gesehen haben, ins Spiel. Es ist wichtig, eben auch das Thema Lernen selbst und die Frage, wie das Lernen gestaltet wird, als einen iterativen Prozess zu sehen, bei dem auf der einen Seite Selbststeuerung und Autonomie und auf der anderen Seite Steuerung und gemeinsame Ausrichtung sich bestmöglich ergänzen, um eine größtmögliche Wirksamkeit zu entfalten. Es gibt keinen Ideal- oder Endzustand von Organisationen, der dauerhaft Bestand haben wird. Auch wenn das manche sich immer wieder wünschen und sagen, wann ist denn die Veränderung vorbei? Aber das ist auch gut so, denn wir lernen als Organisationen und als Individuen immer weiter. Als Individuen benötigen wir zukünftig Skills, die wir heute noch nicht in dem Maße haben. Wir bei Dativ benötigen, wie viele andere auch, zum Beispiel Skills für die Cloud-Entwicklung. Deshalb haben wir neue Lernformate ins Leben gerufen, nennt sich bei uns Becoming a Software Engineer, um eben Mitarbeitende zu ermutigen und dabei zu begleiten, sich weiterzubilden im Job mit Unterstützung von Lerncoaches. Es geht aber auch ganz generell um das Thema Reskilling. Wir wissen heute noch nicht genau, welche Skills wir in 5 oder 10 Jahren benötigen. Wir haben sicher von manchen zu viel und von anderen zu wenig. Und das ist heute bereits eine ganz zentrale Herausforderung. Lebenslanges Lernen ist nicht einfach nur eine leere Worthülse. Wir alle müssen uns selbst und ständig weiterbilden. Und auch Diversity und Inclusion spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Es sind keine Feel-Good-Themen. Sie sind existenziell für langfristigen unternehmerischen Erfolg. Ich nenne nur die Stichworte Innovationskraft und Fachkräftemangel. Diversity und Inclusion haben einen betriebswirtschaftlichen Wert und signifikante strategische Bedeutung. Und ja, es ist nicht immer einfach oder angenehm, sich auf Veränderungen einzulassen und Neues zu lernen. Und es bedeutet immer auch, einen Schritt aus der eigenen Komfortzone zu wagen. Aber in der heutigen Zeit stehen wir gerade vor der Herausforderung, genau diesen Schritt immer und immer wieder neu zu wagen. Als Organisation genauso wie als Mensch. Wir haben durch Corona und den Ukraine-Krieg sehr schmerzhaft erfahren, wie radikal sich die Welt innerhalb von Tagen verändern kann. Wir müssen diese Erfahrungen aufgreifen und uns darauf vorbereiten, dass diese radikalen Veränderungen künftig noch häufiger, noch schneller, intensiver und disruptiver werden. Und wenn wir heute über die Zukunft der Arbeit sprechen, können wir nur eins mit Sicherheit sagen. Wir wissen nicht, wie die Welt in Zukunft aussehen wird und welche konkreten Anforderungen sie an Organisationen und Menschen stellen wird. Aber Vorbereitungen für ein erfolgreiches Leben in einer Welt, die sich immer schneller verändert, können und müssen wir heute legen. Lernen und Lernbereitschaft werden dabei zu Schlüsselkompetenzen auf individueller und organisatorischer Ebene. Und ja, wenn sich Dinge von der gewohnten Bahn entfernen, ist das für alle Betroffenen meist erstmal Stress. Das Bekannte scheint besser zu sein als das Unbekannte und selbst bei kleinen Veränderungen ist der erste Reflex häufig, boah, welches Risiko ist denn damit verbunden? Aus Sicht der Evolution ist das logisch und konsequent. Aber leider kollidiert diese risikobehaftete Perspektive mit unserer dynamischen Welt. Der Wandel ist die einzige Konstante. Heißt, die Gegenwart ist in gewisser Weise eine ständige Zumutung für uns alle. Denn Veränderung passiert ständig und überall. Und wir sprechen immer unheimlich gerne und meiner Meinung nach viel zu viel über Probleme. Die Herausforderung besteht darin, diesen Wandel anzunehmen, aus der Risikoperspektive herauszugehen und eine Art Veränderungsoptimismus zu erlernen. Und mit Veränderungsoptimismus meine ich eine positive Grundhaltung, das Vertrauen, dass bei allen Zumutungen, die Veränderungen so mit sich bringen, alle Beteiligten ihr Bestes geben, um den Wandel gemeinsam positiv zu gestalten. Und wer gerne mehr über unseren Veränderungsprozess wissen möchte, zum einen haben wir unheimlich viel kommuniziert auf Social Media, wir haben sehr viel geteilt und morgen gibt es 2 tolle Sessions unter dem Hashtag DATEVLernt mit konkreten Beispielen und Lernen und Arbeiten jeweils um 13 und um 14 Uhr und die Kolleginnen und Kollegen werden da mit sehr, sehr konkreten Beispielen euch ein bisschen durch unsere Veränderung führen. Vielen Dank. Vielen Dank, Julia. Das ist ein toller Auftakt und ich glaube, DATEV ist ein ganz, ganz großes Vorbild, von dem wir alle lernen können und das, glaube ich, auch sehr viel Mut macht, solche Themen anzugehen. Ich schaue mal in die Runde, ob es hier gleich Fragen gibt. Simon hat das Mikrofon und ich schaue mal online. Sonst starte ich mal mit einer Frage. Ja, DATEV als Vorbild 2018, 2019 gestartet, war erfolgreich. Wenn man aber mal zurückblickt, gibt es Themen, Inhalte, Punkte, wo DATEV heute etwas anders machen würde als vor 4 Jahren? Einfach als Empfehlung, dass man nicht die gleichen Fehler machen muss, die gleichen Schwierigkeiten hat. Gibt es Lessons learned, die man berücksichtigen sollte? Also ja, die gibt es natürlich. Im Nachgang weiß man natürlich, an welchen Stellen man gewisse Dinge anders gemacht hätte. Ich glaube, ein Schlüssel ist das Thema konstante Überkommunikation. Gerade bei so einer großen Veränderung in einer Organisation sind nicht alle Menschen gleichzeitig von der Veränderung betroffen. Und selbst wenn man selbst das Gefühl hat, dass man Dinge schon 10, 20, 30 Mal erklärt hat, ist es so wichtig, diese Dinge noch häufiger zu wiederholen. Und zwar genau in dem Moment, wo die Menschen von der Veränderung betroffen sind. Also für mich war ein wichtiges Learning, die Menschen schauen dann besonders hin und hören dann zu, wenn sie selbst betroffen sind und nicht, wenn die Organisation entscheidet, wir machen jetzt eine Veränderung. Das war für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Okay, vielen Dank. Sag mal, einen kurzen Namen dazu sagen. Ja, Achim Falk. Ich interessiere mich vor allem für diesen Spannungsbogen oder für das Dazwischen. Du hast beschrieben, auf der einen Seite das Selbstständige, das eigenverantwortliche Lernen und auf der anderen Seite schon auch das Gesteuerte und da wollen wir als Unternehmen oder als Organisation hin, das Lernen. Da ist ja ein Spannungsbogen dazwischen und kannst du da noch mehr beschreiben, wie das gefüllt wird, wie da an dieser Schnittstelle gearbeitet wird? Ja, also in der Tat war das kein leichtes Unterfangen und ist es auch zum Teil heute nicht. Am Anfang ist es natürlich so, wir haben ganz bewusst sehr viele Bottom-up-Initiativen zugelassen und gefördert und unterstützt. Und jetzt ist aber natürlich genau das passiert. In diesen Initiativen oder auch Experimenten wurde dann über Themen diskutiert, für die es einen Fachbereich gibt. Und der Fachbereich war aber im Zweifel nicht dabei, weil die im Zweifel anderes zu tun hatten. Und dann hat man natürlich die Schwierigkeit, dass man als Organisation reagieren muss. Das heißt, einerseits möchte ich, dass die Mitarbeitenden engagiert sich für die Themen einsetzen, die sich interessieren und bei denen sie einen Mehrwert leisten können. Andererseits hilft das Ganze nichts, wenn ein Fachbereich hinterher sagt, das interessiert uns nicht und wir machen es trotzdem anders. Und insofern war dieser Schritt des Alignments kein ganz trivialer, weil wir natürlich die Diskussion hatten, ist es jetzt einladungsbasiert, also die kommen, sind die Richtigen, oder ist es doch gesteuert von der Organisation. Und diese Balance zu finden, ist nicht einfach. Und das war ein langer Weg. Und auch da gibt es immer wieder Rückschläge. Ich glaube, es ist wichtig, sich ganz bewusst darüber auszutauschen. Zum einen das Einladungsbasierte konsequent durchzuführen, aber zum anderen auch die Verantwortlichen in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, pass auf, hier ist Know-how, hier ist Wissen im Haus, das uns auf dem Weg hilft. Also auch die Onliner können Fragen stellen, sehe ich hier auch. Ich habe da eine Frage noch zu den Gruppen, die eingebunden werden müssen. Ein Beispiel wurde jetzt genannt, man hat Führungskräfte eingebunden, man hat auch Fachabteilungen eingebunden, die vielleicht ja zu so einer Idee noch ein paar Inhalte beitragen können und vielleicht nicht am Ende sagen können, nee, funktioniert nicht. Es gibt ja aber in jeder Organisation wichtige Funktionen, die vielleicht ein bisschen retardierend sind. Das beginnt vielleicht bei Themen wie Qualitätsmanagement, bei Menschen, die sich über Risikomanagement, das Riskmanagement beschäftigen oder bei den ganzen Compliance-Menschen, die es in Organisationen gibt. Und ich kann mir vorstellen, gerade bei DATEV gibt es viele Leute, die sich mit Qualitätsmanagement beschäftigen, viele Leute, die sich mit Risikomanagement beschäftigen, viele, die auf Compliance achten. Was habt ihr denn mit denen gemacht? Also das war tatsächlich auch ein Kernpunkt, weshalb wir uns verändert haben. Denn unser Kern ist natürlich das Erstellen von Software. Das heißt, wir hatten ganz viele Kolleginnen und Kollegen in der Softwareentwicklung, die angefangen hatten, agil zu arbeiten, schon vor vielen, vielen Jahren. Und jetzt ist genau das passiert, wenn ein Entwicklungsbereich agil arbeitet, aber die Governance so arbeitet wie vorher, dann ist diese ganze Geschwindigkeit weg. Das heißt, man muss diese ganzen Strukturen, Systeme anders denken. Man braucht eine Einbindung schon am Beginn der Entwicklung und nicht erst am Ende praktisch ein Korrektiv, das sagt, ja, das geht so nicht. Das war ein Kern unserer Organisationsänderung. Das heißt, wir haben die Organisation so gebaut, dass wir auch diese Menschen in crossfunktionalen Teams zum Teil haben, dabei haben früh einbinden in diesen kompletten Entwicklungszyklen. Insofern sind sie auch dann ganz normaler Bestandteil all dieser Formate. Und es ist ganz spannend. Also auch wenn wir unsere Digicamps, das ist demnächst wieder eins, ich mache hier gerne mal Werbung, kann sich auch jeder und jede gerne anmelden. Wenn man sich das anguckt, natürlich haben sich auch diese Formate verändert und wir haben natürlich auch Menschen motiviert und haben gesagt, hey, mach diese Themen mal sichtbar, wie wichtig und relevant die sind. Weil natürlich sind gerade solche Governance-Themen oft Themen, wo man so ein bisschen die Augen rollt und sagt, oh, das stört eigentlich nur und wir könnten das viel einfacher machen, wenn das alles nicht da wäre. Aber zu sehen auch, welchen Mehrwert diese Kolleginnen und Kollegen gerade bringen, wenn man sie frühzeitig einbindet, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Punkt. Und die haben auch recht früh schon angefangen, bei diesen Formaten mitzumachen. Hier gibt es noch eine Frage. Kleinen Moment, bis das Mikrofon kommt. Bitte auch Namen nennen und dann geht's los. Ja, mein Name ist Jean-Claude Baumer. Ich habe eine Frage bezüglich Ihrer Organisation. Sie sind ja circa 8000 Mitarbeiter. Aber ganz spannend, Sie haben ja sehr viele Kunden. Und Ihre Kunden sind ja doch ein wesentlicher Anteil an Ihrem Erfolg. Wie haben Sie es denn geschafft, Ihre Kunden, die ja Ihre Software auch mitnutzen, auf diese Veränderungen, die Sie angetragen haben, zu reagieren? Oder haben die das überhaupt mitbekommen? Also das ist eine interessante Frage, denn normalerweise würde ich sagen, dass es Kundinnen und Kunden nicht interessiert, wie meine Organisationsstruktur ist. Jetzt ist es bei uns als Genossenschaft tatsächlich ein Ticken anders, weil wir als Genossenschaft Mitglieder haben. Wir haben rund 40.000 Mitglieder und natürlich haben wir darüber gesprochen, dass wir unsere Organisation ändern werden. Und wenn man sich den zeitlichen Ablauf anschaut, unsere komplette Änderung, die natürlich zu dem Zeitpunkt noch niemand wirklich nachvollziehen konnte, war Anfang 2020, ich nenne es mal zumindest im ersten Schritt, vollbracht. Und direkt danach kam der Lockdown. Und wir standen vor der Herausforderung, dass wir unsere Mitarbeitenden, die vorher hauptsächlich im Büro gearbeitet haben, ins Homeoffice gebracht haben. Und wir hatten zusätzlich zu unserem normalen Aufwand plötzlich Themen wie Kurzarbeitergeld, Dinge, die wir in unsere Software bringen mussten, damit unsere Mitglieder mit dieser Software arbeiten könnten. Also das heißt, wir hatten zusätzlich zu der veränderten Anforderung an die Arbeit auch noch Zusatzthemen, Zusatzarbeit, mehr Arbeit, als das vorher war. Also viel, viel mehr gesetzliche Änderungen, die ruckzuck in der Software sein mussten. Und das hat funktioniert. Und ich glaube, dass diese Zeit und dieses Zeigen, dass das funktioniert, dass wir dadurch schnell in der Lage waren, unsere Software anzupassen, sodass unsere Mitglieder arbeitsfähig waren, da einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Und ja, in der Theorie ist eine Organisation immer schwer nachvollziehbar. Es kommt letztendlich das Erleben darauf an, also bringt es letztendlich den Mitgliedern und den Kundinnen und Kunden einen Mehrwert. Und der Mehrwert kann und muss sein, dass wir schneller und besser Wert für die Mitglieder liefern. Okay, jetzt haben wir Fragen von den Online-Teilnehmenden. Genau, wir haben auf Slack eine Frage von der Inga, die hat gefragt, Lernen und Veränderung braucht Zeit. Wie ist das im Unternehmen geregelt? Gibt es ein Lernzeitkontingent pro Mitarbeiterin oder nach Bedarf? Ah, ich finde das immer mit braucht Zeit, ist immer so schwierig, es braucht Arbeit vor allem. Aber nein, wir haben keine konkreten Regelungen dafür getroffen. Es ist, aber wir sehen, dass die Zahlen der Lernzeit bei uns pro Person deutlich höher sind, als das in anderen Unternehmen ist. Aber wir wollten keine starre Regelung. Ich bin sowieso nicht unbedingt die Freundin von ganz starren Regelungen, weil man dann immer denkt, daran muss man sich orientieren und das muss man dann genauso machen. Ich glaube, Lernwege sind sehr, sehr unterschiedlich und insofern haben wir das nicht reglementiert. Wir haben aber auch umgekehrt keine oder nur in Ausnahmefällen eine wirklich harte Stundenaufschreibung, wo ich mich jetzt irgendwie für Lernen rechtfertigen müsste. Okay, aber was vielleicht ein Satz noch, was tatsächlich ein Punkt war, ist dieses, ist das Lernen Arbeit? Also das ist was, was gerade auch für Führungskräfte schwer zu verkraften ist, wenn da ein Mitarbeitender sitzt an seinem Laptop und ein Lernvideo guckt, dann unterbreche ich den natürlich leichter oder die, als wenn jemand irgendwo weg ist auf einem Seminar. Und das ist aus meiner Sicht Thema der Lernkultur, der Führungskultur zu akzeptieren. Das ist Lernen, das ist Lernzeit und ich unterbreche da auch nicht. Wir haben morgen Workshops in den Barcamps, wo wir ein bisschen mehr erfahren können zu dem Thema. Finde ich klasse. Mich würde eins schon vorab interessieren. Was hat denn DATEV so in der Pipeline die nächsten 2, 3, 4 Jahre? Kann man da schon was sagen zu diesem ganzen Thema? Wo soll es hingehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass es korrekt wäre, einzusagen, eine Pipeline für 2 bis 4 Jahre. Der Weg, den wir eingeschlagen haben, gerade auch mit den Lernformaten, ist für uns der richtige. Er ist heute der richtige. Und auch da haben wir uns in den letzten 2, 3 Jahren entwickelt in der Richtung, die wir nicht hätten vorhersehen können. Und ich bin da kein Fan davon, zu sagen, das muss jetzt so oder so sein. Ich bin mir sicher, wir werden uns weiterentwickeln und es wird da auch neue Themen geben. Denn ich glaube, es ist wichtig, immer wieder auch einen neuen Impuls zu setzen und nicht zu sagen, okay, das ist jetzt unser neuer Standard und der bleibt jetzt die nächsten 3 Jahre so. Okay, herzlichen Dank. Vielleicht noch einen großen Applaus für den Beitrag. Dankeschön.